Nun, das, was der Historiker aus den Archiven herausarbeiten kann, ist seine Arbeit. Aber die Bereitstellung der Archive für die Arbeit des Historikers, das ist die Arbeit von jenen Personen, die selten wie hier dem Publikum sich vorstellen, um über ihre Arbeit zu berichten. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Dr. Ruser, die Leiterin des Völkerbundarchives in Genf, uns nun genau diese Informationen geben kann. Sie verbindet die Kenntnis der Archive der UN mit denen des Vorgängers des Völkerbundes. Bitte schön. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst dafür bedanken, dass dem Völkerbundsarchiv die Möglichkeit gegeben ist, sich heute vorzustellen. Denn ich glaube, es ist ein guter Beitrag in diesem Zusammenhang zu erfahren, was denn für Aktenmaterial zu der Frage vorliegt. Ich möchte Ihnen zunächst eine Gliederung geben von dem Vortrag. Und zwar werde ich zunächst kurz das Völkerbundsarchiv als solches vorstellen, dann in die Bestände eine Beschreibung machen, dann die Archivgruppe Minoritäten behandeln, die Findmittel vorstellen, die Benutzung und Benutzungsaspekte des Archivs, besonders auch in Bezug auf die Minoritäten, und die Aufgabe und die gegenwärtige Situation des Völkerbundsarchivs. Der Völkerbund hat seine Funktion am 10. Januar 1920 aufgenommen und seine Aufgaben sind festgelegt in dem sogenannten Covenant. Dieser besagt die Zusammenarbeit der Nationen zur Wahrung des Weltfriedens. Zur Durchführung dieser Aufgabe wurde also diese Organisation eingesetzt, die verwaltungstechnische, politische Aufgaben wahrzunehmen hatte und entsprechende Organe und Organisationen, Nebenorgane gebildet hat, die ihm zu dieser Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung standen. Da waren zum Beispiel die Hauptorgane, der Rat, die Generalversammlung, das Sekretariat, das Verwaltungsgericht und die Ad-hoc-Minderheitenkomitees, die dem Rat direkt unterstanden. Dann die Minderheitenabteilung. Die Minderheitenabteilung war zum Beispiel eine Abteilung, die unter dem Sekretariat fungierte. Und unter dem Sekretariat haben sich dann die anderen politischen, verwaltungstechnischen und so weiter Abteilungen gebildet. Das Archiv des Völkerbundes heute reflektiert die Aufgaben der einzelnen verwaltungs- und politischen Abteilungen und wie sie sich vermehrt und gestaltet haben. Schon zu Beginn, im Juni 1919, als die Vorarbeiten zu der Organisation Völkerbund in London stattfanden, wurde auch eine Registratur angelegt. Das Ordnungsprinzip dieser Registratur richtete sich nach dem englischen Außenministerium. Die Registratur mit diesem Ordnungsprinzip, das beibehalten wurde, durch die ganze Laufzeit der Organisation hindurch, wurde dann 1920 mit nach Genf überführt. 1946, als die League of Nations aufgelöst wurde, wurden die Aktenbestände zusammengelassen und als Archiv der Bibliothek der neu entstandenen Organisation zur Verwaltung unterstellt. Hier bei der Bibliothek ist das League of Nations Archives and Historical Collection Unit, wie der offizielle Titel lautet, noch immer zugehörig. Nun die Bestände. Der Benutzer findet in unserem Archiv, dem Völkerbundsarchiv, zwei Kategorien. Einmal das Aktenmaterial und zum Zweiten die Dokumente. Das Aktenmaterial rekrutiert sich aus unveröffentlichten Akten, die in der Zentralregistratur und in den verschiedenen Abteilungsregistraturen, auf die ich noch zu sprechen komme, dokumentiert sind. Diese Registraturen sind mit dem Aufgabenbereich und der Arbeitsweise, dem Decision-Making-Prozess und so weiter gewachsen. Die Veröffentlichung, also die Dokumente, das eine sind die Akten, das andere sind die Dokumente. Die Dokumente sind, während die Akten unveröffentlichtes Material sind, wie Schriftstücke, Korrespondenz, Minutes, Protokolle und so weiter, sind die veröffentlichten Schriftstücke, also die Dokumente, amtliche Publikationen, das heißt die Ergebnisse des Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesses. Die Dokumente sowohl als auch das Aktenmaterial haben einen gleichberechtigten Quellenwert. Das heißt, sie ergänzen sich und müssten von dem Forscher beide eingesehen werden und ihm die Aufmerksamkeit entsprechend geschenkt werden, was manchmal nicht passiert. Um näher auf die Akten einzugehen, und zwar hier speziell auf die Akten der Minderheitenfrage. Die Akten sind Sachakten und Teile der Sachakten des Sekretariats in Genf. Sie spiegelt wieder die Aufgabe der Abteilung. Hier die Aufgabe der Abteilung Minderheiten. Die Minderheitenabteilung war ein recht kleines Organ im Vergleich zu den anderen politischen und verwaltungstechnischen Organisationen der Behörde. Sie bestand mehr oder weniger aus 8 Leuten. Da war ein Direktor und 8 Beamte, die unabhängige Beamte. 2 von diesen 8 Beamten waren der Frage der Administrative Commissions, das heißt der Frage Dänemarks und des Saarlandes zugeordnet. Die fielen also schon für die Minderheitenfrage weg, blieben noch 6 übrig und der eine Direktor. Die Direktoren waren während dieser ganzen Zeit 1919 bis 1940 6, 2 Norweger, 2 Dänen und 2 Spanier. Die einflussreichsten war der Norweger Erik Kolban, der von 1919 bis 1927 das Regime führte und von 1928 bis 32, von 1930 bis 32 war es der Spanier Pablo Dasarate. Was die Arbeit der Minderheitensektion anbetraf, so haben wir ja eben schon gehört von meinem Vorredner, da waren Petitionen, die behandelt werden mussten, die kamen also dort an. Da war der Schriftverkehr, die Protokolle, Arbeitsprotokolle, die erstellt wurden und Informationsmaterial. Das Informationsmaterial rekrutierte sich zum einen von dem Material, was die Petitionsanträger einbrachten, als auch was die Regierungsvertreter einbrachten. Und, das ist ganz interessant zu wissen, auch von den Direktoren, die in alle Länder, die betroffen waren, reisten und von dort eben Material zurückbrachten. Dieses Material bildet also unsere Aktenbestände. Das Komitee der 3, Committee of 3, das gebildet wurde, um dann mit dem Rat entsprechend zu verhandeln, hatte inoffizielle Protokolle angelegt, wie wir auch schon gehört haben, die zunächst nicht veröffentlicht wurden. Das waren Arbeitsprotokolle und diese ganze Verhandlung von Petitionen fand eigentlich in einem recht kollegialen und gemütlichen Kreis statt. Man hat das also nicht so offiziell gemacht. Aber im Juni 1929 wurde das anders. Da wurde ein Ratsbeschluss. Einige Staaten hatten sich und auch die Öffentlichkeit hatte sich beschwert, dass also nicht bekannt ist, was da nun besprochen wurde und beschlossen wurde. Und nach diesem Ratsbeschluss mussten also offizielle Protokolle geführt und auch veröffentlicht werden. Und zwar wurden die veröffentlicht in dem Official Journal. Das ist von Gebaldi, der eine Veröffentlichung über die Dokumente gemacht hat. Dort ist das auch verzeichnet. Außerdem mussten zu diesen offiziellen Beschlüssen mussten auch die Statistiken nun veröffentlicht werden. Und zwar ging man zurück, 1939 war die erste Veröffentlichung, man ging zurück bis in die Anfang der 20er Jahre, um einmal die Anzahl der stattgefundenen Konferenzen zu dokumentieren und auch gleichzeitig die abgeschlossenen Fälle, um darüber Auskunft zu geben. 1933, als Deutschland seinen Austritt aus dem Völkerbund kundtat und auch in die Tat umsetzte, damit ging also die Petition merklich zurück. Wir können also, wenn wir die Aktenbestände betrachten, diesen Einschnitt genau beobachten. In den ersten Jahren bis in die Mitte der 20er Jahre, dann ein ungeheurer Anstieg in den 28 bis 32, dann nach 33, besonders auch dann nach 34, als Polen ausschied und erklärte, nicht mehr für die Minderheitenfrage zuständig zu sein oder mitzuspielen, wenn nicht auch alle anderen Staaten, in denen Minderheiten vorhanden sind, die gleichen Auflagen und die gleichen Bedingungen bekommen. Nach 34 gehen die Petitionen also und diese ganzen Minderheitenfrage noch mehr zurück, um dann 1940 total zu versiegen. Die Periode der nicht nur der Minderheitenfrage, die ich eben skizziert habe, sondern auch der Registratur selbst ist interessant. Es sind nämlich drei Perioden, in die die Zentralregistratur der League of Nations eingeteilt wurde. Und zwar ist die erste Periode 1919 bis 1927. Man hatte, wie ich schon gesagt habe, das zentrale Registratursystem und die der englischen Behörde übernommen, kam aber dann damit nicht mehr, es wurde einfach zu viel und man hat einen Abschnitt angefangen, ohne das System besonders zu ändern. Das ging dann bis 1932, 1932 hat man es wieder geändert und das wurde dann beibehalten bis 1946. Die Aktenlage in diesen drei Perioden sieht etwa so aus, dass 1919 bis 27, das sind 8 Jahre, da haben wir, um Ihnen das mal zu veranschaulichen, 88 Kartons Minderheitenfrage. Die Kartons sind etwa so breit mit 1000 Blatt. Ich will das jetzt nicht ausrechnen, wie viele Blatt das sind. 88.000, gell? Anyway. Und dann von 1928 bis 1932, das sind eigentlich nur 4 Jahre, da haben wir 156 dieser 1000 Blatt Kartons. Und von 1933 bis 1940, das sind 7 Jahre, 107 Kartons mit Minderheitenfrage, die Ihnen jederzeit gern zur Einsicht zur Verfügung stehen. Nun, um auf die Akten ins Einzelne einzugehen, die Sachakten der Zentralregistratur, des ganzen Sekretariats, rekrutierten sich in Verbindung mit den entsprechenden Anforderungen in der Registratur. In der Zentralregistratur eigentlich. Aber es gibt ja immer Ausnahmen und es ist ja nie so, dass das gerade durchgeführt wird. Es gab neben dieser Zentralregistratur, hatten die verschiedenen Sektionen beantragt, dass sie unbedingt eine eigene Registratur haben müssen, weil sie ihre Akten jederzeit griffbereit haben müssen. Und diese Abteilung bekam also auch die Erlaubnis, eigene Akten, sogenannten Section Files, Sektions- oder Abteilungsakten zu führen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Zentralregistratur, auf der anderen Seite die Abteilungsregistraturen. Das ist sehr schön dargelegt in dem Guide to the Archives of the League of Nations, das 1969 von der Bibliothek veröffentlicht wurde und auf Anfrage zugestellt werden kann. Nun, wie hat die Registratur oder wie haben wir heute Zugriff zu diesen Akten? Die Registratur hat mit Indizes gearbeitet. Die Sektionen, die Abteilungen nicht. Das heißt, die Registraturakten sind zugänglich einmal durch die Indizes und durch ein später in den 60er Jahren erstelltes Repertorium, während die Sektionsakten nur durch dieses Repertorium zugänglich sind. Die Dokumente und deren Zugänglichkeit, sie wurden 1929, wie ich schon gesagt habe, für die Minoritätenfrage erstellt, gibt es relativ wenig, denn nach 1933 wurde die Geschichte immer weniger. Da gibt es also nur drei Bände und dann sind noch diverse, so etwa ein Dutzend Einzelstücke Minoritätenfrage in anderen Bänden der politischen und sozialen Bände verstreut als Berichte. Um zu meinem dritten Punkt zu kommen, das ist die Beschreibung der Archivgruppe Minoritätenabteilung. Verwaltungskommission und Minoritätenabteilung ist der offizielle Titel, das heißt in Englisch Administration and Administrative Commissions and Minority Sections. Diese Gruppe, diese Archivgruppe gehört, nicht nur die Archivgruppe, sondern auch die Abteilung selbst, gehört, wie ich schon vorher gesagt habe, zu der Abteilung Sekretariat und steht in dem Repertorium an zweiter Stelle. Es gibt, was ich auch schon angedeutet habe, durch die Entwicklung in dem Sekretariat, durch die Entwicklung der Registraturen im Sekretariat, gibt es natürlich nun auch im Archiv zwei Bestände. Und zwar ist das einmal die Registraturakten, die bei der Zentralregistratur entstanden sind, und zum anderen die Abteilungsakten, die bei den einzelnen Sections entstanden sind. Das muss man immer beachten, denn oft vergisst man das und benutzt nur den einen Teil, wobei man natürlich dann Informationen vermissen wird. Die drei Perioden spiegeln sich auch wieder, die jeweils in den einzelnen Akten unterschieden sind. Ich habe das schon erwähnt, bis 1928 die erste Periode. Da war das eine Klassifizierungsprinzip, da waren die Akten der Minoritätenabteilung unter der Nummer 41 zum Beispiel, während ab 1928 bis 1926 war es die Nummer 4. Das wurde dann aber beibehalten und durchgezogen. Selbst das zweite System, nachdem man das also verändert hatte, war wenig effektiv und die Sektionsakten nahmen immer mehr Raum in Anspruch und wurden eigentlich immer häufiger benutzt. Die Sektionsakten sind also eine eigenständige Abteilung und als solche eben auch in dem Generalrepertorium, das ist das Findmittel, was uns heute zur Verfügung steht, als solche gekennzeichnet. Interessant ist da, dass 1920 bis 1923 eine eigene Abteilung für die Akten, eine eigene Archivgruppe für die Akten Kolban zu finden ist. Das ist interessant für den Forscher. Sprechen wir nun über die Findmittel selbst. Das Generalrepertorium und die verschiedenen Indizes. Das Generalrepertorium wurde erst 1965 bis 1969 erstellt, und zwar unter der Leitung von dem französischen Archivaren Yves Perrotin, der mit einer kleinen Gruppe in drei Jahren diese Arbeit leistete, den Bestand, der sich aus heute oder ja, 2000 laufenden Metern Akten oder Akten rekrutiert aufzunehmen. Bezahlt wurde das Unternehmen von der Carnegie Endowment for International Peace. Es liegt uns dann heute vor, ein dreibändiges Repertorium in Folioformat mit 1100 Blatt. Da diese Arbeit in 3 Jahren geleistet werden musste, konnte die Gruppe natürlich nicht auf Details eingehen, sondern es ist eben eine relativ grobe Verzeichnung. Das heißt, dieses Generalrepertorium ist als Provisorium zu betrachten, gibt aber genug Auskünfte, damit der Forscher seinen Weg durch die Aktenberge findet. Die Beständeübersicht dieses Generalrepertoriums ist vielleicht auch ganz interessant für Sie zu wissen. Das erste Abteilung ist das Sekretariat, Fonds du Sekretariat. Da als Hauptabteilung das Büro des Generalsekretärs mit den ganzen politischen und verwaltungstechnischen Abteilungen. Und darunter, wie gesagt, an zweiter Stelle haben wir die Administrative Commissions und die Minority Section. Dann kommt der Mischbestand der Flüchtlinge, das Fonds Nansen, dann der Bestand der auswärtigen Ämter, dann der Bestand Sammlungen und Privatpapiere. Gestern haben wir zum Beispiel gehört über die verschiedenen Minoritäten in den verschiedenen Ländern. Und dazu möchte ich Ihnen einige statistische Informationen geben, was sich etwa zu welchem Land in welcher Menge im Archiv befindet, sodass Sie eine kleine Ahnung davon haben, wo, wenn man den Archivbestand betrachtet, die Prioritäten offensichtlich lagen. Für Oberschlesien zum Beispiel haben wir 36 Kartons zu 36 zu 15, in den ersten Jahren, also bis zu 1933 waren es 36 und dann danach nur noch 15. Daran sieht man, wie sich das verschoben hat. Dann Polen waren 32 und später nur noch 11. Dann Griechenland 15, dann nur noch 7. Jugoslawien 15, dann nur noch 6. Rumänien, da war es umgekehrt, da war es erst 14, dann 16. Tschechoslowakei 7, dann 8. Türkei 5, dann 3. Litauen 3, dann nichts mehr. Ungarn 3. Albanien 2 und nichts. Und der Irak, der ja erst später dazu kam, war erst nichts und dann 21. Der Bestand der Minoritäten als solche. In der ersten Periode haben wir, die erste Periode in dem Generalrepertorium ist chronologisch geordnet. Also nicht keine Unterabteilungen in verschiedene Länder. Und da haben wir 88 Kartons. Wie gesagt, ohne Gliederung. Dann in der zweiten und dritten Periode, da ist eine Gliederung vorgenommen nach Ländern. Dadurch ist natürlich das die Auffindbarkeit wesentlich erleichtert. Da haben wir einmal die Länder zunächst und dann allgemeine Akten über verwaltungstechnische Sachen, Einzelfragen, Religions- oder auch die jüdische Frage ist nicht als solche untergliedert, sondern die kommt dann unter Allgemeinakten, dass man die also auch durchsehen muss. Da haben wir also zu der ersten Periode 88 Kartons, das heißt von 1919 bis 28, bis 27, dann von 28 bis 32, 117 mit Untergliederung, dazu kommen nochmal 29 allgemein und dann in der dritten Periode ab 33 bis 40, 90 untergliedert und 17 allgemein. Nun, Das ist das Generalrepertorium. Aber wir haben ja noch die Indizes als zusätzliches Findmittel. Das sind zwei Indizes, der Namensindex und der Sachindex. Der Namensindex wurde bereits und der Sachindex wurde bereits von der Registratur für Sie, für die Registratur als Hilfsmittel zur Auffindung von Einzelvorgängen 1919 angelegt. Auf diesen Karteikarten finden wir einmal, wie der Name sagt, die Namen der Korrespondenten, die Namen zum Beispiel der einzelnen Länder, die bei den Minoritäten, die verwickelt waren. Aber unter diesem Land, wenn Sie jetzt unter diesem Land in dem Index nachgucken, da finden Sie natürlich nicht nur in Bezug auf die Minoritätenfrage Akten, sondern da finden Sie alles, was zu dem Land je an Korrespondenz oder an andere Akte eingegangen ist. Sie finden in dem Namensindex unter dem Namen dann Details über den Korrespondenten, zum Beispiel sein Berufsstand, was er gemacht hat, in welche Abteilung er gearbeitet hat, wo er herkommt. Es geht also in ziemliche Details plus Betreffangabe. Dennoch, dieser Index ist mit Vorsicht zu genießen oder zu benutzen, mit Vorsicht zu benutzen, weil er nicht komplett ist. Und manchmal sind Dinge ausgelassen, wie bei anderen dastehen, so denkt man, ach, naja, das war nicht. Oder das war so, wie das auf dem Karteiindex ist. Man muss aber nachgucken, wie sich das in Wirklichkeit verhalten hat. Der Sachindex, und zum Namensindex möchte ich noch sagen, der wurde also bis zu 1946 von der Registratur nach dem gleichen System geführt. Der Sachindex, da verhält es sich etwas anders, der wurde nach Betreffseinheiten von der Registratur angelegt, auch schon 1919, wurde dann aber 1928 verändert. Man hat ihn nicht mehr so ausführlich, im Anfang war es ziemlich ausführlich, dass man in Details ging und diese beschrieb, das hat man dann 1928 gelassen, weil es eben zu unverlässig war, man hat das System nicht korrekt eingehalten und ist dann davon eben abgekommen und hat eben nur noch eine Frage versucht zu beantworten mit Hilfe dieser Kartei, und zwar die Frage, welche Akte liegt vor zu diesem oder jenem Sachverhalt. Zuvor waren eben Details, nun eben nur noch Angaben zur Beantwortung dieser einen Frage. Zuvor waren auch Unterteilungen in Sachgruppen, Sachuntergruppen sogar und spezifische Betreffs in Detail angegeben, jetzt nicht mehr. Aber man hat 1929 ein Classification-Register erstellt. Dieses Classification-Register, das war also nun nicht mehr in Karteiform, sondern das war in Registerbuchform. Das steht dem heutigen Benutzer ebenfalls als Findmittel zur Verfügung. Wie das in Wirklichkeit aussieht, um das nochmal praktisch zu demonstrieren, die Kartei, wir haben also die Sachkartei zu der Minoritätenfrage, das sind also Karteikästen, etwa 30 Zentimeter tief. Zu der ersten Periode bis 28 haben Sie einen ganzen Karteikasten zur Minoritätenfrage zur Verfügung. Für die zweite Periode, obwohl das ja die reichste Periode war an Vorgängen, ist nur noch ein Dreiviertelkasten. Und zur dritten Periode, wo die Minoritätenfrage schon ein bisschen abgenommen hat, aber immer noch doch recht zahlreich war, mit 110 Kartons, wie ich vorher erwähnt habe, sind es nur noch 2 Zentimeter. Das verdeutlicht Ihnen also die Entwicklung der Sachkartei. Zur Benutzung des Völkerbundsarchivs. Bis 1969 konnte das Archiv nur auf besonderen Antrag benutzt werden, mit besonderer Genehmigung von dem Büro der Generaldirektors. Aber ab dem 26. Dezember 1969 hat der Generalsekretär beschlossen, dass die Benutzung frei jedem zugänglich ist. Es gibt eine Benutzungsordnung, die sogenannten Rules Governing Access to the League of Nations Archives. Die liegt draußen, wer sich interessiert, ich habe das da hingelegt, kann sich das mitnehmen. Und die besagt, dass jeder, der ein berechtigtes Thema hat, dieses Archiv benutzen kann und die Akten, die älter als 40 Jahre sind, sowieso frei zugänglich sind, bis auf verschiedene Ausnahmen wie Personalakten, die für 60 Jahre geschlossen sind und andere unwesentliche Ausnahmen, die jeweils dann bekannt gegeben werden, wenn ein Benutzer an diese Frage herankommt. Und das Archiv kann und muss in situ benutzt werden. Ich kann ihn also nicht auf Anfrage die ganzen Bestände irgendwo hinschicken. Und nicht die ganzen Bestände oder zumindest, was Sie brauchen oder gerne hätten. Sie müssen also schon nach Genf kommen. Wo befindet sich das Archiv? Das Archiv befindet sich in dem Palais des Nations in Genf, das 1934 eröffnet wurde. Dort befindet es sich über der Bibliothek und verwaltungsgemäßig gehört es ja auch zu der Bibliothek der Vereinten Nationen. Dem Benutzer steht ein Benutzerraum für 10 Plätzen zur Verfügung. Personal, ein Leiter bzw. Leiterin und 2 festangestellte Mitarbeiter. Und von diesen festangestellten Mitarbeitern ist einer der Restaurator, das heißt, es ist für das Archiv nur ein festangestellter Mitarbeiter vorhanden. Zurzeit haben wir allerdings 2 temporäre Assistants. Und zwar ist das sehr wichtig, denn das Aktenmaterial muss raufgeholt werden aus den Beständen und fotokopiert werden. Was wir machen, der Benutzer sollte das nicht tun. Diese Hilfskraft fällt ab Ende Juni aus. Ich möchte Ihnen nur mal so das Bild von unserem Archiv geben, sodass ich im Moment nicht weiß, wer also dann Ihnen die Kopien macht, falls Sie kommen. Eine Schreibkraft oder sowas haben wir dann auch nicht mehr. Die Öffnung des Archivs für den Benutzer darstellt, ist nicht voraussehbar, nicht im Moment jedenfalls. Aber bei uns können sich sehr schnell Dinge ändern und ich hoffe, dass ich also dann doch das nötige Personal haben werde. Zu dem Material selbst ist noch zu sagen, vor allen Dingen was die Minoritäten betrifft. Das gilt aber auch für das andere Material, dass Sie nicht nur was bei uns im Völkerbundsarchiv finden, sondern auch in den Staatsarchiven. Und dass der Völkerbundsarchiv immer nur ein Teilaspekt Ihrer Forschung sein kann oder Antworten zu einem Teilaspekt geben kann. Der Zustand der Akten, nun so alt sind sie noch nicht, wenn Sie mit Dokumenten als Historiker vielleicht vom Mittelalter her arbeiten, sie sind aber alt genug, um schon zu zerfallen. Und durch die häufige Benutzung, besonders der Minderheitenbestände, sind doch teilweise die Akten in sehr schlechtem Zustand und bedürften dringender Restauration. Sie werden sagen, ja, wie ist es denn mit Mikroverfilmung? Während die Dokumente des Völkerbundes alle auf Mikrofilm aufgenommen sind, habe ich vor 1,5 Jahren, als ich das Archiv übernahm, angefangen, die Mandate auf Mikrofilme aufnehmen zu lassen. Das heißt, es ist ein langwieriger, schwieriger Prozess, da das erst fotokopiert werden muss, das Material. Also ich will Sie jetzt da nicht drauf weiter eingehen, aber bis zu den Minoritäten wird es noch lange dauern. Wir sind also darauf angewiesen, dass der Benutzer die mit Vorsicht und, vorsichtig behandelt. Was ich glaube, ist eine oder soll sein eine Anregung für Sie, und Sie arbeiten ja mit Studenten, dass Sie das Ihren Studenten vielleicht weitergeben können. Das Material ist ja nun primär Originalmaterial, erste Quelle und nicht Sekundarliteratur. Und die Studenten, und ich weiß das von meiner Studienzeit her auch, ich habe mit Aktenmaterial natürlich gearbeitet, aber die meisten Studenten waren nie in einem Archiv. Und ich weiß auch von Doktoranden, die nie ein Archiv von Ihnen gesehen haben, sondern ihre Thesen auf Sekundärliteratur aufbauen und als Archivar, ich spreche hier weniger als Historiker, sondern besonders als Archivar, würde ich sagen, dass doch Quellenmaterial das Eigentliche ist, was ein wissenschaftlicher Arbeiter oder Doktorand benutzen könnte, sollte. Und ich möchte Sie und Ihre Studenten herzlich einladen, zumindest das Völkerbundsarchiv sowie auch natürlich alle anderen Archive zu benutzen, was ja natürlich, was auch die Arbeit, unsere Arbeit, die Arbeit eines Archivars rechtfertigt. Die Öffnungszeiten, wir sind das ganze Jahr über geöffnet, von Montag bis Freitag, von morgens 9 bis mittags 17.30 Uhr mit einer Stunde Mittagszeit. Wir haben den Benutzersaal. Wir machen aber nicht nur Benutzerbetreuung, und wir sehen nicht nur unsere Arbeit als Archiv, um dem Benutzer das Material zur Verfügung zu stellen. Wir betrachten unsere Arbeit auch als Öffentlichkeitsarbeit im weiteren Sinne. Das heißt, wir machen Ausstellungen. Das Material, was wir haben auch ein Museum, das dem Archiv angegliedert ist, das Völkerbundsmuseum. Und das Material, da sind sehr viele Kunstschätze dabei, zum Beispiel von Otto Dix, und Käthe Kollwitz, Violette Oakley, viele Karikaturisten. Dieses Material und auch die Dokumente natürlich wollen wir durch Ausstellungen dem Publikum im Großen bekannt machen. Wir haben voriges Jahr eine Ausstellung über das Internationale Friedensbüro, das 100 Jahre sein Bestehen feiern konnte, auch gemacht. Eine Ausstellung über Violette Oakley. Und am Mittwoch, am 9. Juni, wird eine Ausstellung Bertha von Suttner and Other Women in Pursuit of Peace eröffnet. Diese Ausstellung geht auch als Wanderausstellung in viele europäische Städte, nach Wien, nach Oslo und 8 oder 9 Städte in Deutschland. Damit habe ich Ihnen also unsere Organisation, unser Archiv vorgestellt. Dieses Archiv betrachten wir einmal als Stätte der Forschung und auch als Treffpunkt im Zeichen der Idee für eine friedliche Völkergemeinschaft. Und wir würden uns freuen auf Ihren Besuch. Schönen Dank.